Wer ist klein und doch ganz groß? Puschel. Wo ist immer etwas los? Puschel. Mit wem zittern wir und bangen, kommt er in Gefahr? Mit wem freuen wir uns und lachen durch das ganze Jahr? Mit Puschel, mit Puschel, mit Puschel. Fallen im Herbst im Wald die Blätter, lernt der Puschel fliegen. Und ist draußen Winterwetter, bleibt der Puschel liegen. So geht schnell die Zeit vorbei, heute Dezember, morgen Mai. Denn es hält der Puschel brav einen langen Winterschlaf. Eichhornpuschel mit dem roten Schwanz und den vier flinken Pfoten. Du bist klein und doch ganz groß, immer ist bei dir was los. Abenteuer ohne Zahl, eines sehen wir dieses Jahr.